Der Brief des Paulus an die Philipper. Kapitel 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi samt den Bischöfen und Dienern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesu Christo. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, welches ich allezeit tue in allem meinem Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freuden. Über eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bisher. Und bin desselbigen in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wie es denn mir billig ist, dass ich dermaßen von euch allen halte, darum, dass ich euch in meinem Herzen habe, in diesem meinem Gefängnis, darin ich das Evangelium verantworte und bekräftige, als die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlanget von Herzensgrund in Jesu Christo. Und darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde, in allerlei Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr prüfen möget, was das Beste sei, auf dass ihr seid lauter und unanstößig bis auf den Tag Christi. Erfüllet mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschehen, in euch zu Ehre und Lobe Gottes. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, dass wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Also, dass meine Bande offenbar worden sind in Christo, in dem ganzen Richthause und bei den anderen allen. Und viel Brüder in dem Herrn aus meinen Banden Zuversicht gewonnen, desto thirstiger worden sind, das Wort zu reden ohne Scheu. Etliche zwar predigen Christum auch um Hasses und Haders willen, etliche aber aus guter Meinung. Jene verkündigen Christum aus Zank und nicht lauter, denn sie meinen, sie wollen eine Trübsal zuwenden meinen Banden. Diese aber aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Was ist ihm aber denn, dass nur Christus verkündiget werde allerlei Weise, es geschehe Zufalles oder rechter Weise, so freue ich mich doch darinnen und will mich auch freuen. Denn ich weiß, dass mir dasselbige gelinget zur Seligkeit durch euer Gebet und durch Handreichung des Geistes Jesu Christi. Wie ich endlich warte und hoffe, dass ich in keinerlei Stück zu Schanden werde, sondern dass mit aller Freudigkeit, gleich wie sonst alle Zeit, also auch jetzt, Christus hochgepreiset werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sintemal aber im Fleisch Leben dienet, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, welches ich erwählen soll. Denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, welches auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger im Fleisch bleiben um euretwillen. Und in guter Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude des Glaubens. Auf dass ihr euch sehr rühmen möget in Christo Jesu an mir durch meine Ankunft wieder zu euch. Wandelt nur würdiglich dem Evangelium Christi, auf das, ob ich komme und sehe euch oder abwesend von euch höre, dass ihr stehet in einem Geist und einer Seele und samt uns kämpfet für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Wege erschrecken lasset von den Widersachern, welches ist ein Anzeichen ihnen der Verdammnis, euch aber der Seligkeit und dasselbige von Gott. Denn euch ist gegeben, um Christi willen zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet. Und habet denselbigen Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret.